Schaff deinen Hintern auf den Mars. Schaff deinen Hintern auf den Mars. Schaff deinen Hintern auf den Mars. Ich bin Quaid.